Neue Filme der Woche wird uns jetzt Hannelore Haider vorstellen. Über den neuen Terminator-Film wollen wir nicht wirklich sprechen, aber Frau Haider, Anke Lewicke hat den Film heute Vormittag bei uns im Programm so richtig schön zerfetzt. Was sagen Sie? Ich freue mich, dass ich Frau Lewicke so viel Mühe gegeben hat, den richtig schön zu zerfetzen, weil bei mir wäre das sicherlich etwas kürzer geraten. Es ist immer wieder dieselbe Geschichte, diesmal zum vierten Mal. Sie ist natürlich mit allen tricktechnischen Raffinessen noch lauter und gewaltiger, aber desto weniger nicht spannender, nicht dramatischer geworden. Ich fand es sehr langweilig und meine Ohren waren sehr strapaziert. Die Kurzkritik von Hannelore Haider, hiermit eine neue Rubrik kreiert. Unsere Hauptfilme sollen heute sein Löwenkäfig von Pablo Trapero, ein Film aus Argentinien, und eine deutsch-japanische Produktion Der rote Punkt von Mari Miyayama. Beginnen wir mit dem Löwenkäfig von Pablo Trapero. Dieser Löwenkäfig, was ist das? Ein Gefängnis am Rande von Buenos Aires, das wirklich existiert und in dem auch gedreht wurde. Und Wärter und auch Mitgefangene der Heldin, die eine Schauspielerin ist, natürlich ist ja ein Spielfilm, spielen mit. Es ist ein sehr realistischer, unheimlich kraftvoller Film. Ich würde ihn nicht gewalttätig nennen, obwohl er uns all das, was in Gefängnissen so passiert und was wir zum Glück nur aus dem Kino oder aus dem Fernsehen kennen, nicht erspart. Es ist ein Gefängnis, man muss sich das vorstellen wie so eine Torte, und ein Segment dieser Torte ist der Zellentrakt, wo Mütter mit ihren Kindern einsitzen. Mhm. In Argentinien ist das Gesetz so, dass die Kinder, die im Bauch der Mutter sind, wenn sie inhaftiert sind oder eben noch im Stillalter sind, mit ins Gefängnis dürfen und da auch bleiben dürfen, bis sie 4 Jahre alt sind. Andere Länder haben andere Regelungen. Hier ist es so, dass die Kinder bis 4 Jahre da leben, und man muss sich das vorstellen, es ist wirklich ein Löwenkäfig, es sind Drahtverhaue, es sind Stacheldrahtrollen, es sind Bewacher, es ist alles da, aber drin sieht's aus wie in einer großen, unaufgeräumten Kinderstube. Da sitzen nun die Mütter mit ihren Kindern. Und welche Geschichte erzählt der Film? Eine Geschichte, die äußerst dramaturgisch, äußerst geschickt eingeführt wird. Eine junge Frau wird wach am Morgen, offensichtlich aus einem komatösen Schlaf, ob nun Drogen oder Alkohol. Sie geht schnell unter die Dusche, sie geht arbeiten. Als sie nach Hause kommt, liegen da 2 Männer. Der eine lebt noch und der andere ist schon tot, liegen in ihrem Blut. Sie wird irgendwann in Handschellen abgeführt und des Mordes beschuldigt. Und sie selber kann sich nicht genau erinnern, was in dieser Nacht geschah. Es ist ihr fester Freund und der Liebhaber des Freundes. Der Liebhaber des Freundes hat überlebt, sitzt auch ein, und über diesen ganzen Film zieht sich praktisch auch die Suche oder die Auflösung nach dem, was da eigentlich passiert ist in der Nacht. Das ist übrigens die einzige Geschichte, die uns erzählt wird, die einzige, sagen wir mal, konventionelle Krimi-Geschichte, die uns erzählt wird. Alle anderen Frauen in diesem Gefängnis, die mit dieser jungen Julia da leben werden, da werden die Geschichten nicht aufgeblättert. Es geht wirklich um den Zustand in diesem Gefängnis. Und erstaunlicherweise ist es eben ein Film, der uns eine große und am Ende sogar hoffnungsvolle Emanzipationsgeschichte erzählt. Ich stelle mir das jetzt so vor, eine dieser Gefängnisfilme, wo die Atmosphäre mit der Zeit so beklemmend und düster wird, dass man kaum noch Luft kriegt. Da sind die Kinder vor. Also das ist ja das Verblüffende auch an diesem Gefängnisfilm, dass der Zuschauer investiert ja erstmal alles in Mitleid in diese armen Würmchen. Und auch in die Mütter, man weiß ja, dass die Kinder ihnen dann irgendwann mal weggenommen werden. Aber es entwickelt sich wirklich ein Leben in diesem Gefängnis. Und das ist sehr realistisch gezeigt. Sie haben ja lange genug Wochen und Monate in diesem Gefängnis gedreht. Und diese junge Frau, die offensichtlich ja wirklich am Rande des Absturzes war oder abgestürzt ist, muss man sagen, die wird zu einer verantwortungsvollen Mutter. Und das ist ein wirklich interessanter Prozess und natürlich am Ende auch einer, der eigentlich keinen Ausweg lässt, ne? So viel erstmal dazu. Ein kraftvoller Film, haben Sie gesagt. Also Löwenkäfig von Pablo Trapero unbedingt anzusehen. Der rote Punkt von Mari Miyayama. Wer ist Mari Miyayama? Eine junge Japanerin, die an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg studiert hat und hier ihren Abschlussfilm vorlegt. Es ist also ihr Debütfilm. Und sehr schön, es ist auch wirklich eine deutsch-japanische Geschichte. Sie beginnt in Japan, wo ein junges Mädchen noch bei ihren Zieheltern lebt, bei Onkel und Tante, studieren möchte, einen Freund hat, aber so ein ganz scheues, irgendwie beklemmtes, verklemmtes Wesen ist. Und das liegt offensichtlich daran, dass sie ihre Familiengeschichte nicht wirklich kennt. und sie besteht dann darauf, dass ihr ein geheimnisvolles Paket ausgehändigt wird. In dem Paket findet sie Familienbilder, Vater, Mutter, ihr kleiner Bruder, sie in deutscher Landschaft und eine Landkarte, wo so ein roter Punkt markiert ist. Und sie reist nach Deutschland. Und sie sind offensichtlich alle tot, sonst wäre sie ja in der Familie groß geworden. Und sie sucht praktisch die Auflösung irgendeines Dramas, einer Tragödie, die da abgelaufen sein muss. Und es ist so ein bisschen wie Doris Dörries Kirschblüten Hanami. Mhm. Da reist praktisch ein deutscher Mann, um Trauerarbeit zu leisten, nach Japan. Und hier geht's genau andersrum. Und das ist eben ein feiner japanischer Film, die junge Frau ist sehr sicher, was sie da will und insistiert und nistet sich bei einer deutschen Familie ein, die nah an diesem merkwürdigen Ort da irgendwo an der Straße an einem Wald lebt und erlebt da auch eine Familientragödie. Aber das ist auf so eine ganz feine Art gemacht, sehr sensible Art gemacht. Und am allerschönsten ist, als dann aufgeklärt ist, was da passiert ist. Und natürlich hat diese deutsche Familie, in der sie lebt, damit was zu tun. Ich möchte das jetzt aber nicht verraten. Aber das ist gar nicht das Hauptproblem. Als das dann aufgeklärt ist, gibt es so eine sehr schöne, in japanischer Tradition stehende Auflösung. Und das sind feine Bilder und ist ein toller Kameramann. Ich habe gar nicht gewusst, dass deutsche Provinz so schön sein kann. So wenig düster, sondern auch so hoffnungsvoll irgendwie und zu so einer zarten japanischen Seele passend. Vielen Dank. Also zwei Empfehlungen. Der Rote Punkt von Marie Miyayama und Löwenkäfig von Pablo Trapero. Ab morgen in unseren Kinos. Vorgestellt von Hannelore Heide. Deutschland.